Geburtstag! Yeah! La la la la la la la la la la la la la la. Hallo ihr lieben Hörer des Podcasts Der Wien Gedanken. Wie ihr am Intro vorhin schon gemerkt habt, habe ich heute Geburtstag. Ja, ich werde 20 Jahre alt und das bedeutet, dass ich in etwa ein Viertel meiner Lebenserwartung hinter mich gebracht habe. Und ja, wenn ich so zurückdenke, ich bereue nichts. Also ich kann sagen, ich habe diese 20 Jahre gut gelebt, gut vollbracht. Also, heute werde ich zwar meine BWL-Schule weit zurückbekommen, bei der ich leider nicht so ein gutes Gefühl habe, aber ich lasse mir dadurch nicht meine gute Laune trüben. Denn heute Abend werde ich so richtig feiern. Also an alle Hörer, die im Osten Österreichs zu Hause sind, kommt unbedingt ins B2 nach Magdalhau. Dort werde ich so richtig Gas geben. Und wenn ihr euch als Hörer des Podcasts wie einen Gedanken ausgebt, dann gebe ich euch auch einen aus. Also kommt ins B2. Das war jetzt ein bisschen Werbung für diese Diskothek. Naja, darf an dieser Stelle auch mal sein. Heute zumindest. Heute ist ja eine Ausnahme. Heute ist alles anders. Heute habe ich Narrenfreiheit. Zumindest gestehe ich mir selbst dieses Recht zu. Aber es gebührt mir auch, oder? Was meint ihr? Gut, was könnte ich noch eigentlich sagen über den 31. März? Ich habe es versäumt, im Internet nachzuschauen, was so alles an 31. Märzen, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich die Mehrzahl ist, aber was so alles am 31. März geschah. Also, das habe ich eben nicht getan, jetzt kann ich euch auch nicht viel darüber sagen, aber das wäre irgendwie ein Bildungsauftrag, den die Caro übernehmen könnte, denn sie ist ja die Wikipedia-Spezialistin. Ich weiß nur, dass am 31. März 1986 um 23.45 Uhr im LKH Hartberg ein junger Bursche namens Roman Musch geboren wurde, der wuchs und gedieh und dazu heranreifte, ein Podcaster zu werden. Ist doch auch was, oder? Dem Andi will ich hier an dieser Stelle schöne Grüße nach Holland schicken, denn er kommt erst morgen nach Hause und ja, wohl oder übel, muss ich morgen wahrscheinlich auch noch feiern mit ihm. Ich kann ihn doch nicht ganz aussparen von meinem großen Feiertag, Geburtstag. Und der damit verbundenen Sauferei natürlich. Ich fand die Tröte am Anfang so toll. Wartet, werde ich gleich nochmal einspielen. Toll, oder? Ich finde sie super. Was könnte ich euch noch erzählen? Eigentlich nichts. Außer, ich habe ein tolles Zitat von Peter Ustinov gefunden. Und zwar, der hat gesagt, wenn jemand brüllt, sind seine Worte nicht mehr wichtig. Wenn man das jetzt ein bisschen ummünzt, dann könnte man sagen, wer schreit, hat nichts mehr zu sagen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ach ja, und nicht vergessen, heute Nacht B2.